Selbst in der Sowjetunion wurde der Soldatensender Calais Soldatensender West gehört. Wolfgang Leonhardt, der seit 1935 im Moskauer Exil lebte, berichtet in seinem Buch »Die Revolution entlässt ihre Kinder«, dass er als Rundfunksprecher in Moskau dem Soldatensender West ständig treu blieb, weil, wie er sagte, jene in England stationierte Rundfunkstation in äußerst geschickter Weise Tanzmusik mit Anti-Hitler-Propaganda verband und deren Kommentare »Hier spricht ein Kamerad zur Lage« mich immer wieder frappierten und die ich schon damals für ein Vorbild wirksamer Rundfunkpropaganda hielt. Gegen Ende des Krieges, als alliierte Truppen schon auf deutschem Boden standen, wurden die angeblichen Soldatensender aus England noch mehr gehört als zuvor. Vor allem wegen der präzisen Informationen über die Kriegslage im Westen. Obwohl Sefton Delmer unterdessen davon ausgehen musste, dass zahlreiche deutsche Hörer den wahren Charakter der Programme durchschaut hatten, wurde die Camouflage aufrechterhalten. Weitere Verstärkungen an Panzern und Sturmgeschützen rollen heute Abend über die Rheinbrücke bei Breisach nach dem Elsass für die große Gegenoffensive unserer 19. Armee, die jetzt fast die ganze 40 Kilometer lange Front unseres Brückenkopfs über den Oberrhein erfasst hat. Jaguar-Panzer, die gestern zwischen Mühlhausen und Belfort die feindlichen Linien durchbrachen, stoßen weiter vor und haben Befehl, die Nachschubwege des Feindes längs der Schweizer Grenze zu durchschneiden. Gleichzeitig führen unsere Soldaten westlich Colmar einen Guerillakrieg gegen die Feindverbände in den Vogesen. In Kompaniestärke sickern sie in die feindlichen Linien ein und stoßen vor bis zu den Regiments- und Divisionsbefehlsstellen. Soldatensender West angeschlossen, der deutsche Kurzwellensender Atlantik. Nach dem Kameradschaftsdienst für den Volkssturm und die Volksgenossen in den Grenzgauen West, den wir nach 22 Uhr, 0 Uhr, 2 Uhr, 4 Uhr und 6 Uhr wiederholen, spielen wir jetzt wieder Tanzmusik bis zu den Nachrichten unseres drahtlosen Dienstes um 20.40 Uhr. Sollten aber noch vorher wichtige Meldungen einlaufen, geben wir sie zwischendurch. Die Soldatensender Delmers sollten ein Vertrauensverhältnis zu den deutschen Lanzern aufbauen. Und selbst die, denen die wahre Herkunft von Nachrichten und swingender Musik nicht verborgen geblieben war, sollten sich beeindruckt zeigen von dem, was man in England wusste. Oder wie Frank Linder es im Interview mit Konrad Pütter formulierte, die britischen Propagandisten wollten durch ihr beeindruckendes Wissen über die deutschen Verhältnisse die deutsche U-Boot-Waffe sprechbereit machen im Falle der Kriegsgefangenschaft. Weil die Briten ja sowieso alles schon wussten. Tatsächlich scheint diese Taktik aufgegangen zu sein. Jedenfalls berichtet Delmer von einem britischen Fregattenkapitän, der zu ihm gesagt habe, »Bevor Sie mit Ihren Sendungen angefangen haben, brauchten wir Wochen, um die Leute in diese Verfassung zu bringen. Jetzt sind Sie sprechbereit, ehe Sie hier ankommen.« Auch praktische Tipps gab es für die U-Boot-Fahrer über den deutschen Kurzwellensender Atlantik knapp 2 Wochen vor Kriegsende. »Achtung! Wir übermitteln jetzt eine wichtige Anweisung für U-Boot-Fahrer auf See, die Schluss machen und sich dem Feind ergeben wollen.« Ein U-Boot macht Schluss, indem es folgendes Manöver ausführt, das vom Feind als Zeichen der Aufgabe anerkannt wird. Erstens, auftauchen und sofort auf Stopp gehen. Zweitens, beim Auftauchen beide Seerohre, Schnorchel, Funkpeiler und Funkmessspiegel ausfahren. Drittens, am Funkpeiler weiße Flagge setzen. Viertens, keine FT benutzen und Bordflak in den Halterungen lassen. Fünftens, mindestens 35 Mann auf Brücke und Wintergarten antreten. Wenn die Wetterlage erlaubt, Besatzung mit Schlauchbooten an Oberdeck. Bei Nacht zusätzlich mit Handscheinwerfer eigenes Boot beleuchten. An diesem Manöver erkennt der Feind, dass das U-Boot Schluss machen will und greift nicht an.